Gästen aus den verschiedenen Ländern und dem Stark Bewölkt Quartett. Das ist Gregory Büttner, Elektronik, Birgit Ulher, Trompete und Präparation, Michael Meyerhoff, Cello und Präparation und Heiner Metzger, der heute auch die Moderation macht, Soundtable, Klarinette und Sampler. Und das also ist das Verbindende mit den, unter den Musikern, die ich in der ersten Stunde der Klingling-Sendung heute vorgestellt habe, dass sie Anfang, ja, am 9. 10. Juni in Hamburg zu hören sein werden im Rahmen des Blood Edges Festivals. Nun ein Stück von Joni Silver, und zwar hat er das ganz ja, vielleicht selbstironisch, ich weiß es nicht genau, genannt Ape. Es ist ein Auszug von dem Stück Ape, erschienen auf einem Unterlabel von Hideo's Replica, einem englischen Label. Das Unterlabel heißt Wasted Capital Science 2013, WC13, und das ist eine Edition von 2016, also eine ganz aktuelle Aufnahme, Ape, ein kurzes Stück, gespielt auf der Bassklarinette mit dem Untertitel Strangulated Bass Clarinet. Ape von Joni Silver, ein Bassklarinett Solo. Über die weiteren Veranstaltungen im Rahmen des Blurred Edges Festivals gibt es die Möglichkeit, jetzt noch nicht, aber ich schätze in ja, 2 Monaten spätestens, sich zu informieren auf der Webseite www.vamh.de, also der Webseite des Verbands für aktuelle Musik Hamburg. Und da ist auch ständig ein Kalender zu sehen mit Konzerten aus dem Bereich aktuelle Musik, komponierte elektronische Musik, improvisierte Musik und was es drumherum gibt. Das also immer empfehlenswert, ein Blick auf diese Webseite. Das, was in vielen Veranstaltungskalendern in Hamburg schlecht zu finden ist, an interessanter Musik findet sich dort. Und spätestens in 2 Monaten eben das Blurred Edges Festival Programm, dann dieses Jahr von 2. Juni bis 18. Juni in Hamburg. Gerade hörten wir eine Bassklarinette, nun hören wir 2 Klarinetten und zwar gespielt von Kai Fagaschinski und Michael Tieke, beide in Berlin wohnend, und zusammen bilden sie das Duo The International Nothing. The International Nothing haben 2016 eine CD rausgebracht und eine LP, und man kann es auf Bandcamp sich besorgen, die Musik. Das Album The Power of Negative Thinking. Und deshalb nennt sich The International Nothing nicht nur so, sondern eben The International Nothing and Something. Something ist eben Christian Weber, Kontrabass, und Erik Schäfer, Percussion und Drums. Das war wohl eine Idee, dieses Duo, das schon, glaube ich, 3 oder 4 CDs rausgebracht hat, zu erweitern, um die beiden Musiker mit anderen Instrumenten. Und die beiden, also The International Nothing, haben schon mal gespielt beim Katarakt Festival. Das ist schon, ich finde es schon sehr interessant, was sie machen mit der Klarinette, mit den Klarinetten. Also spielen beide die kleine Klarinette, die B-Klarinette, und was sie wohl hauptsächlich interessiert, sind Schwebungen, Interferenzen, Multiphonics auf den Klarinetten zu spielen, und das eben auch noch mit den Möglichkeiten von 2 Klarinetten, die ja noch ganz andere Optionen haben. Es hat sich dann bei dem Konzert bei Katarakt ein bisschen hingezogen. Also ich fand, dass die Stücke sich sehr ähneln, zum Teil ähneln. Ist natürlich so ein bisschen sehr von außen der Blick. In der Binnenstruktur sind sie natürlich unterschiedlich. Gut, nun also erweitert The International Nothing and Something mit lokalen Gebräuchen, dem ersten Track von der CD The Power of Negative Thinking. lokale Gebräuche von Kai Fagaschinski Klarinette, Michael Tieke Klarinette, Christian Weber Kontrabass und Erik Schäfer Schlagzeug und Percussion. Nun zu einem Duo, das vor kurzem in Hamburg gespielt hat, am 3.2. im Rahmen der Frequenzgängereihe in der im kleinen Schäferkamp, spielte das Duo Pip Thorstein Lavik Larsen Trompete und Frederik Rasten Gitarre. Ich gleich danach im Anschluss jetzt erstmal eine Aufnahme von ihrer neuen CD, im Anschluss an ein kurzer ein Ausschnitt von dem Mitschnitt, der zu lang ist, das würde die Sendung ein bisschen überstrapazieren. Aber zunächst einen Ausschnitt oder einen Track, der siebte Track von deiner neu erschienenen CD, die ist im September 2016 auf Creative Services Recording erschienen. Und da ja, in einer Kirche aufgenommen, ich denke, das hört man auch. Und da hören wir also die beiden Musiker aus Norwegen, die im Bereich experimentelle, improvisierte Musik die Möglichkeiten oder die Möglichkeiten des akustischen Zusammenspiels zwischen Gitarre und Trompete mit einem Fokus auf Intonation und Stimmung und auch erweiterte Spieltechniken ausloten. Pip nennen sie sich als Duo und hier eine Aufnahme, die Aufnahme Land von der CD Pip, die bei Creative Services Recordings erschienen ist. nach dem Track Land von dem Duo Pip nun eine Aufnahme von dem letzten Frequenzgänge-Konzert am 2. Februar, wo die beiden spielten, und der Track ist 42 Minuten lang. Das ist dann zu lang. Ich werde wahrscheinlich nicht ganz die Hälfte einspielen. Und ursprünglich dachte ich, dass Gunnar Letter mitspielt, aber da habe ich mich geirrt. Gunnar Letter organisiert zwar die Reihe, aber bei dem Konzert hat er nicht mitgespielt. Also bei dem Track, den wir jetzt gleich hören werden. Nun also Pip live in den Frequenzgänge 68. Thank you. Ja, leider nur 10 Minuten von dem Live-Mitschnitt von den letzten Frequenzgänge-Konzert. Pip-Duo Thorsten Lavik Larsen, Trompete, Fredrik Rasten, akustische Gitarre. Nun zu einem weiteren Live-Mitschnitt, und zwar von einem Konzert, das vor 2 Tagen war. Stark bewölkt ist ja sowohl ein Quartett, das so als musikalisches Quartett zusammenspielt, als auch eine Gruppe, die Konzerte organisiert. Und da war vor 2 Tagen wieder ein Konzert in der Hörbar mit Gene Coleman, dem Bassklarinettisten, der schon des Öfteren in Hamburg aktiv zu hören war als Bassklarinettist. Er hat eine lange Geschichte mit Hamburg, hat ein Gaststipendium mal gehabt vor ja, ich glaube, vor 10 Jahren ungefähr in Hamburg im Westwerk, das gibt es leider nicht mehr, war dann in Berlin, eine Residenz gehabt in Berlin, lebt sonst in, ja, ursprünglich dachte ich in Chicago, aber das hat sich, glaube ich, mittlerweile geändert. Er ist aktiv als sowohl als Bassklarinettist in verschiedenen Ensembles, als auch als Komponist und Leiter eines Ensembles. Das Ensemble muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken. Noamnesia, genau, Ensemble Noamnesia, eine Gruppe, die er 1987 schon gegründet hat und hat mit der Gruppe verschiedene Aufführungen gemacht, unter anderem von Salvatore Chiarino, George Crumb, Luc Ferrari, Helmut Lachenmann, Vinko Globokar, Otomo Yoshihide, Malcolm Goldstein, Alvin Curran, Burkhard Stangl und so weiter. Die Liste ließ sich ziemlich lange fortführen. Er ist komponiert auch viel selbst und ist als Musiker ziemlich viel unterwegs in der Welt, arbeitet auch zusammen mit Filmmachern, so wie zum Beispiel Stan Brakhage und Ernie Gare. Und ja, er war also im Trio zu hören. Bassklarinette spielte er zusammen mit Michael Meyerhoff Cello und Präparation und Birgit Ulher Trompete, Radio. Ich glaube, das hat sie allerdings an dem Abend nicht gespielt. Und Objekte, mit denen sie den Klang der Trompete verändert und das noch nebenbei auch zu den erweiterten Spieltechniken. Nun also der Live-Mitschnitt von dem Konzert vor 2 Tagen in der Hörbar. Thank you. Thank you. Das Trio Gene Coleman, Bassklarinette Michael Meyerhof, Cello, Präparation Birgit Ullert, Trompete und Präparation im Stark bewölkt Konzert am 15.02. in der Hörbar. Und als folgenden Set gab es ein Duo von Jan Feddersen und Robert Engelbrecht. Zwei Gitarren, Table-Gitarren mit E-Bow gespielt. Eine Komposition, ein Konzept von Robert Engelbrecht. Ein längeres Stück, das nun nicht mehr in die Klängding-Sendung passt, aber zumindest 8 Minuten sollen zu hören sein gleich. Es geht den beiden sehr dezidiert um Schwebung, um Differenz- und Summationstöne. Und wir unterhielten uns dann im Anschluss an das Konzert, inwiefern alles das aufzunehmen ist. Das kann jetzt nachgehört werden. Ja, wer bei dem Konzert war, kann es natürlich am besten beurteilen. Also eine Aufnahme vom letzten Starkbewölkt-Konzert mit Robert Engelbrecht, Gitarre, Jan Feddersen Gitarre, und das hört sich so an. wenige Minuten aus einem langen Stück, einer langen Komposition von Robert Engelbrecht und gespielt haben. Robert Engelbrecht Gitarre und Jan Feddersen Gitarre beim letzten Stark Bewöck Konzert. Ein Duo, das sonst im Januar zumindest und die Zeit davor gut beschäftigt, viel beschäftigt war mit der Organisation des Club Katarakt Festivals auf Kampnagel. Die letzte Sendung ging darum, die vorletzte Sendung ging auch darum, mit dem dritten Organisator ans Bechern. Und damit geht die Klingling-Sendung heute zu Ende. Electronic Jam wird heute leider wieder nicht senden. Es folgt jetzt der Klingling-Nachtmix. 2,5 Stunden mit Stücken von John Cage, Harry Parch, The Residents von ihrem Commercial-Album, von verschiedenen anderen. Svetlana Marasch ist auch dabei. Einige kurze Stücke von mir sind dabei. Wer ist noch? Tim Hodgkinson und ein neues Stück, das ich gerade gefunden habe, eine rare Aufnahme von einer LP, die es nicht mehr gibt, Akustika von Maurizio Kagel, ganz am Schluss, sogar in 2 Stunden. Das also der Klingding-Nachtmix, der jetzt die ganze Zeit in der Nacht so alle 2,5 Stunden sich wiederholen wird. Morgen geht es dann weiter bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel oder beim als Livestream zu empfangen unter www.fsk-hh.org. Die Klingding-Sendung, die nächste Klingding-Sendung wird am 17.03.2017 dann wieder von 22 bis 0 Uhr sein bei FSK. Wer die Sendung noch gern nochmal nachhören möchte, kann das über die Webseite des Klingding-Radios www.hierunda.de/klingding.html. Ich wünsche weiter anregendes Hören und von mir aus auch gerne Vergnügen beim Hören. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns, können wir uns leider nicht, aber hören kann man mich bei der nächsten Klingding-Sendung am 17.03. Jetzt also der Klingding-Nachtmix. Und tschüss.